zu welcher Jahreszeit könnte Urlaub unpassender sein als im November. In den Wintermonaten kann man Ski laufen. Im März und April kann man seinen vom Vitaminmangel geschwächten Körper mit Trinkkuren im Kaukasus beleben. Von Mai bis August gibt es ohnehin zahllose Möglichkeiten. Aber was soll man im November machen? Der November ist der freudloseste Monat des Jahres. Nein, kein einziger vernünftiger Mensch nimmt seinen Jahresurlaub im November. Viktor Alexejitsch, ich möchte meinen Urlaub abbrechen. Was ist los, Nastja? Geht's dir nicht gut? Gut, dann geh davon aus, dass du ab jetzt wieder im Dienst bist. Schließt du die Tür hinter dir? Sie machen es aber spannend, Viktor Alexejitsch. Willst du deinen Kaffee? Setz dich, Anastasia. Ja. Machen wir es kurz. Es sieht nicht gut aus bei uns. Irgendeiner von unseren Jungs ist nicht sauber. Vielleicht sind es auch mehrere. Oder sogar alle. Außer dir. Woher wissen Sie das? Ich habe deine Frage nicht gehört. Ich habe sie auch nicht gestellt. Ich will nur wissen, warum alle außer mir? Womit habe ich so viel Vertrauen verdient? Das ist kein Vertrauen. Das ist Überlegung. Du wertest seit Monaten Mordfälle aus, hast keinen Kontakt zu Verdächtigen oder Tätern. Gut, du könntest mal was übersehen oder übersehen wollen. Aber wer kann sicher sein, dass der Ermittler das ebenfalls übersieht? Also bist du für einen, der sich mit Schmiergeld loskauft, kein Objekt. Vielen Dank, Oberst Gordejew. Sie vertrauen mir also nur aus Kalkül. So ist es. Nur aus Kalkül. Und solange wir nicht mehr wissen, muss ich vergessen, wie großartig ihr alle seid und wie sehr ich euch liebe. Ich ertrage sonst den Gedanken nicht, dass einer unter euch ist, der ein doppeltes Spiel treibt. Ihr seid doch alle meine Kinder. Weil die Dinge nun einmal so liegen, will ich den Fall Vika Jeremina niemandem anvertrauen, außer dir. An der Sache ist etwas faul, das riecht man auf 100 Kilometer. Irgendeine Firma, Dollars, ausländische Geschäftspartner. Eine hübsche Sekretärin, die misshandelt und erwürgt in einem Wald gefunden wird. Irgendein Bohemian als Freund. Das alles gefällt mir nicht. Bisher hat Larzew in dem Fall ermittelt. Allzu viel hat er nicht herausgefunden. Genau genommen gar nichts. Also, mach dich an die Arbeit. Ist das ein Scherz, Viktor Alexejitsch? Wie soll ich das allein schaffen? Wer sagt dir, dass du allein bist? Dir wird ein Kollege aus der Regionalverwaltung zugeteilt. Andrei Tschernyschew. Und woher wissen wir, dass er nicht von der Mafia bezahlt wird? Das wissen wir nicht. Aber wenn die schon Beamte schmieren, die gewöhnlich Verkehrsunfälle und Einbrüche bearbeiten, können wir unseren Laden dicht machen. Und vergiss nicht, dass du nächste Woche dein Seminar an der Polizeihochschule hast. Das auch noch. Na, das machst du doch gern. Also wie beim letzten Mal. Wenn dir ein junges Talent auffällt, lotse es gleich hierher. Ein bisschen Unschuld können wir brauchen. Nicht zu unschuldig, bitte. Natürlich haben wir alle Dreck am Stecken. Auch diese Firma. Die Finanzen haben wir überprüft. Nichts. Nicht immer sind es die Finanzen, André. Majorin Kramenskaja von der Miliz. Das ist der Kollege Tschernyschew von der Regionalverwaltung für Inneres. Wir sind angemeldet. Beim Herrn Generaldirektor? Ach ja, ich sehe. Bitte diese Tür. Frau Majorin? Dr. Naumov, mein Name. Bitte, nehmen Sie Platz. Der Kollege Tschernyschew. Guten Tag. Ich will nicht unhöflich sein, Frau Majorin, aber einer Ihrer Kollegen hat mich zu dem Fall schon tagelang vernommen und ich habe natürlich auch noch etwas anderes Sie zu tun. Wir werden Sie nicht lange aufhalten. Was der Kollege Larzew von Ihnen erfahren hat, wissen wir alles. Vika Jereminas Leiche ist am 2. November gefunden worden, tot durch Erwürgen, deutliche Spuren von Misshandlung am Rücken. Schrecklich, ja. Wenn wir uns auf das Gutachten verlassen können, ist der Tod nicht vor dem 30. Oktober eingetreten. Seit dem 25. Oktober war sie nicht mehr zur Arbeit erschienen, richtig? Richtig. Am 27. lebte sie also noch. An diesem Tag rief Vikas Freund Boris Kartaschow hier an. Er wollte wissen, wo sie steckt. Stimmt auch. Die Vermisstenanzeige gab Kartaschow am 1. November auf. Sie wären nicht auf die Idee gekommen, oder? Sie war öfter mal für ein paar Tage aushäusig. Sie soff wie ein Loch, heißt es. Ja. Das ist alles bekannt. Aber eins wundert mich. Sie managen hier nicht eine kleine Klempnerei, sondern ein großes Unternehmen mit internationalen Kontakten. Vika Jeremina war nicht eine Tipse, sondern so etwas wie eine Chefsekretärin. Warum hatten Sie so viel Geduld mit einer Alkoholikerin? Nun ja, Sie sollten vielleicht etwas wissen. Vika Jeremina nahm die Anrufe entgegen, empfing die Gäste, bewirtete sie mit Tee oder Kaffee und besonders kümmerte sie sich um die ausländischen Besucher. Sie verstehen mich doch. Nein. Gut, dann sage ich es mal ganz unverblümt. Manchmal muss man einem Geschäftspartner bei seiner Entscheidung mit Alkohol und einer schönen Frau etwas nachhelfen. Weshalb schauen Sie mich so an? Und deshalb haben Sie ihr die Besäufnisse verziehen? Trotz Ihrer Trinkerei konnten wir uns im Allgemeinen auf Sie verlassen. Wenn es wichtige Besprechungen gab, war Sie pünktlich... Mit anderen Worten, Sie haben sich die Jeremina als festangestellte Prostituierte gehalten. Ja, allerdings. Wenn Ihnen diese Bezeichnung besser gefällt, bitte. Sie hat ein sehr gutes Gehalt bezogen. Und außerdem hat es ihr Spaß gemacht, mit Männern zu schlafen. Sie hat das freiwillig getan, kostenlos. Offiziell war sie unsere Sekretärin und weiter nichts. Und alles andere tut nichts zur Sache. Heißt das, Sie nehmen Ihre Worte wieder zurück? Ich habe Ihnen die Wahrheit gesagt, weil ich helfen möchte, Vikas Mörder zu finden. Aber wenn Sie mir Moral predigen wollen, werde ich meine Aussage zurückziehen. Ich danke Ihnen für Ihre Ehrlichkeit, Dr. Naumov. Sagen Sie, wäre es möglich, dass einer dieser Kunden, dieser Geschäftspartner, im Oktober in Moskau war und Vika getroffen hat? Ich meine, ohne den Umweg über Ihr Büro? Ja, natürlich wäre das möglich. Aber wenn es so gewesen wäre, hätte ich es erfahren. Vika arbeitete über 2 Jahre bei uns. Es kam vor, dass sie einem Kunden so gut gefiel, dass er auch bei weiteren Aufenthalten in Moskau den Kontakt zu ihr suchte. Aber sie hat mich über solche Dinge immer informiert. Ich brauche eine Liste mit allen Kunden von Vika. Wenn es sein muss. Muss sein. Hast du noch eine Frage, André? Nö. Dann war's das fürs Erste. Ich nehme an, ich soll alle diese Kunden überprüfen. Genau, André, und fang mit dem letzten Kontakt an. Du meinst diesen Holländer, den sie am 22. bedient hat? Aber wie soll ich an ihn rankommen? Außenministerium, Botschaft, was weiß ich. Prost, Mahlzeit. Aber erst muss ich zu Kirill. Kirill? Mein Hund. Der kriegt gleich sein Futter. Solange du nicht vergisst, mich mit Informationen zu füttern. Lass mich bitte an der Metrostation raus. Ich statte Vikas Freund einen Besuch ab. Boris Kartaschow? Aber das hat Lazev doch schon alles erledigt. Ich weiß, aber ich will von ihm selbst hören, warum er Vika nicht vermisst hat. Aber er hat sie doch als vermisst gemeldet. Als es zu spät war. Hier sind wir. Moment. Darf ich dich noch was fragen? Ja. Warum musste Lazev den Fall abgeben? Er ist im Moment beschäftigt. Man hat ihm einen anderen Fall übertragen. Du willst nicht darüber reden. Ich kenne Lazev schon lange, Andrei. Ich schätze ihn sehr. Aber er hat viel zu schnell und schlampig gearbeitet. Deshalb müssen wir alles noch einmal machen. Und warum hat er ausgerechnet diese Ermittlung schleifen lassen? Er hat viel um die Ohren zurzeit. Seine Frau ist vor einem Jahr gestorben. Er muss seine kleine Tochter allein erziehen. Das überfordert ihn. Ah ja, verstehe. Bis später. Grüß deinen Hund von mir. Ich bin Anastasia Kamenskaya von der... Das, Das ist ja, na sowas. Warum lachen Sie denn? Sehen Sie das nicht? Wir sind ja wie zwei Geklonte. Sie tragen genau das gleiche Flanellhemd und denselben grauen Pullover. Kamelhaar, nicht? Erstaunlich. Kommen Sie rein, Schwester. Ich nehme an, Sie sind von der Petrovka. Einen Kaffee? Sehr gern. Ihre Wohnung gefällt mir. Man sieht gar nicht, dass Sie Künstler sind. Haben Sie was gesagt? Ich hoffe, dass mir überhaupt noch etwas Neues über Vika einfällt. Immerhin habe ich Ihrem Kollegen schon alles dreimal erzählt. Zucker? Zwei Stück. Danke. Erzählen Sie mir was über Sie. Sie war in den letzten Monaten immer sehr... Von Anfang an. Was wissen Sie über Ihre Kindheit? Vika hat ihren Vater nie kennengelernt. Die Mutter, Tamara Jeremina, war Säuferin. Sie starb während einer Entziehung, weil sie sich mit Spiritus besoffen hat. Keiner weiß, wie der im Lager an ihre Hände gekommen ist. Da war Vika vier Jahre alt. Weshalb war die Mutter im Lager? Ein Totschlag. Sie hat einen ihrer Liebhaber erstochen, im Suff natürlich. Mehr weiß ich auch nicht. Vika sprach nicht gern darüber. Wann haben Sie sie kennengelernt? Schon vor langer Zeit. Als sie noch Anstreicherin war, sie malte die Nachbarwohnung aus. Naja, die Arbeit hat ihr nicht gefallen, zu anstrengend. Sie wusste ja, wie schön sie war. Und sie wusste, dass sich daraus Kapital schlagen lässt. Und Sie, Boris, hatten Sie nichts gegen diese Art von Arbeit, der Vika nachging? Ich war nicht begeistert darüber, aber nicht aus Eifersucht, sondern... Ich fand's traurig, dass es keinen anderen Weg für sie gab, um an den Schotter ranzukommen. Haben Sie ihr das gesagt? Nein. Welche Alternative hätte ich ihr bieten können? Sie verdiente doch in einem Monat so viel wie ich im ganzen Jahr. Vika hat es geliebt, das Geld mit vollen Händen rauszuwerfen. So konnte sie sich ein wenig für ihre elende Kindheit entschädigen. Aber glücklich war sie nicht? Alles andere als das. Und es wurde immer schlimmer. Sie litt unter schrecklichen Albträumen. Besser gesagt unter einem Albtraum. Was für ein Albtraum? Ihr erscheint eine Hand. Eine blutriefende Hand. Sie kann nicht sehen, wessen Hand es ist. Nur diese Hand, die das Blut an einer weißen Wand abwischt und 5 rote Streifen hinterlässt. Dann erscheint noch eine Hand. Eine saubere Hand? Eine saubere, weiße, gepflegte Hand. Sie zeichnet quer über die 5 roten Linien einen Violinenschlüssel. Vika hört ein hämisches Gelächter. Und von diesem Gelächter erwacht er sie immer wieder. Immer dieser eine Traum? Immer dieser eine. Aber das ist noch nicht alles. Ende September kam sie rüber und sagte mir, jemand habe ihren Traum heimlich mit angesehen und erzähle jetzt davon im Radio. Und sie haben sie beruhigt? Erst wollte es mir nicht gelingen. Ich sagte ihr, Vika, Mädchen, du bildest dir das ein. Niemand kann deinen Traum mit ansehen. Aber sie hörte nicht auf zu heulen, war völlig außer sich. Sie stehlen meinen Traum. Sie stehlen meinen Traum. Also versuchte ich, mich in sie hineinzudenken. Wenn es eine Macht gibt, die dir deinen Traum stehlen will, sagte ich, dann wird es sie erschrecken, wenn wir ihn auf ein Papier bannen. Sie malten den Traum. Sie leitete mich an und ich malte ihn für sie. Das beruhigte sie ein wenig. Kann ich das Bild sehen? Sicher. Bitte. Warum ist der Violinschlüssel hellgrün? So hat es Vika geträumt. Ich habe mich selbst gewundert. Sie wurde immer seltsamer. Krank war sie. Krank. Ich habe sogar einen Psychiater befragt. Der hat mir gesagt, dass sie an einer akuten Psychose leidet. An einer akuten Psychose, sagt Ihr Psychiater? Nicht mein Psychiater. Wie heißt er? Dr. Maslenikov. Es war gar nicht so einfach, ihn aufzutreiben. Ich habe einen Bekannten gefragt, ob er mir nicht einen vermitteln kann. Ich brauche die Adresse von diesem Dr. Maslenikov. Und wie heißt Ihr Bekannter? Valentin Kosai. Ich kenne ihn nur flüchtig. Er hat mal Medizin studiert, arbeitet jetzt aber als Journalist. Er hat natürlich eine Menge guter Kontakte zu Ärzten. Kosai. Seine Adresse brauche ich auch. Kein Problem. Warum haben Sie erst am 27. Oktober in der Firma nach Vika gefragt? Das habe ich Ihrem Kollegen alles schon erzählt. Erzählen Sie es mir nochmal. Ich war für ein paar Tage in Oryol, um Skizzen für ein Buch zu machen. Und als ich wieder in Moskau war, habe ich erfahren, dass sie seit 3 Tagen verschwunden war. So etwas kam öfter vor. Und sie hat keinen Zettel unter der Tür durchgeschoben? Nein. Kein Anruf auf den Beantworter? Nein. Sie besitzen doch einen Anrufbeantworter. Muss ich ja in meinem Beruf. Es waren eine Menge Anrufe drauf, aber kein einziger von Vika. Haben Sie die Anrufbeantworterkassette noch? Ich hebe die Kassetten immer auf. Könnten wir sie zusammen anhören? Glauben Sie mir nicht? Es ist keine Nachricht von Vika dabei, ich schwöre es Ihnen. Ich bitte Sie trotzdem darum. Na gut. Boris? Ich bin's, Oleg. Wir und die anderen wollen zu Silvester nach Voronovo fahren. Wenn du mitkommen willst, sag doch bis zum 10. November Bescheid. Grüß dich, hier ist Igor. Du, ich habe bei dir in der Wohnung eine Streichholzschachtel liegen lassen, auf der eine wichtige Nummer steht. Wenn du sie findest, wirf sie nicht weg. Bitte, ja? Bis dann. Verlag Stopp. Sekunden. Was ist? Nochmal die vorletzte. Du, ich habe bei dir in der Wohnung eine Streichholzschachtel liegen lassen, auf der eine wichtige Nummer steht. Wenn du sie findest, wirf sie nicht weg. Bitte, ja? Bis dann. Da fehlt was. Verlag für Kunst. Guten Tag. Stimmt. Hört sich so an. Hört sich so an. Kann ich die Kassette haben? Ungern. Da sind noch einige Adressen sie und Nummern. Sie kriegen sie zurück. Na gut. Haben Sie Hunger, Arsène? Ich könnte eine Kleinigkeit... Nein, danke. Kommen Sie zur Sache. Zur Sache. Sie wissen doch, was mich nervös macht. Was tut sich im Fall Vika Jeremina? Einer von unseren Leuten kontrolliert die Ermittlungen. Machen Sie sich keine Sorgen. Hoffentlich muss er sich keine machen. Ich habe mir meine Jungs sehr genau ausgesucht und möchte keinen von ihnen verlieren. Keine Angst, Onkel Kolja. Deinen Jungs wird schon nichts passieren, solange sie nicht unverschämt werden. Was sagen Sie da? Ich möchte trotzdem genaueres wissen. Wer ist diese Kamenskaya? Eine graue Maus. Sie hat bislang fast nur Schreibtischarbeit gemacht. Soll sie nur arbeiten und sich ihr Gehalt verdienen? Von der Wahrheit ist sie weit entfernt. Und wenn sie sich ihr nähert? Für diesen Fall haben wir unseren Mann vor Ort. Sobald die Kamenskaya ihre Nase in etwas steckt, das sie nichts angeht, werden wir sie bremsen. Ihr bleibt nicht viel Zeit. Wenn die Frist für die Voruntersuchung vorüber ist, wird die Sache eingestellt. Die Miliz ist völlig überlastet. Niemand hat dort die Muße, in alten, eingestellten Verfahren herumzuwühlen. Das ist gut, das ist gut. Werden meine Jungs für irgendwas gebraucht? Wenn ich sie brauche, sag ich's schon. Vorläufig sollen sie sich nicht mucksen. Gott bewahre, dass einer von ihnen der Miliz auffällt. Halten Sie sich nicht für schlauer, als Sie sind. Kolja, halt die Klappe. Also gut, Asim. Ich verlasse mich ganz auf Sie. Dr. Maslenikov, Sie haben also bei Vika Jeremia eine, paranoid-schizophrene Psychose diagnostiziert. Aber nein. Nein? Nein, ich stelle doch keine Ferndiagnosen. Das wäre ein grober Fehler. Wissen Sie, in solchen Fällen sind wir sehr vorsichtig. Wir sagen immer nur, vielleicht, manchmal, es könnte sein und so weiter. Aber das ist Ihre Unterschrift, Dr. Maslenikov. Ich muss erst meine Brille auf... Zeigen Sie mal. Ja, das ist meine Unterschrift. Haben Sie das Protokoll gelesen, bevor Sie es unterschrieben haben? Ehrlich gesagt, nein. Ich hatte doch keinen Grund, Ihrem Kollegen, wie heißt der noch? Larzew. Ja, Larzew, zu misstrauen. Hier steht, Sie hätten Boris Kartaschow gesagt, wörtlich... Eine solche Erkrankung nennen wir paranoid-schizoide Psychose. Ihre Bekannte muss dringend in eine Klinik eingewiesen werden. Aber das ist unerhört. Kein Wort ist wahr. Woher soll ich denn wissen, an welcher Krankheit eine Frau leidet, die ich nie im Leben gesehen habe? Ich erinnere mich, dass ich gesagt habe, die geschilderten Symptome, die Stimmen aus dem Radio und so weiter, könnten auf eine Psychose hinweisen. Könnten, nota bene. Ein feiner Unterschied. Ein gewaltiger. Nun gut, wir werden das Protokoll noch einmal aufnehmen. Lesen Sie es sich aber durch, bevor Sie es unterschreiben. Jedes Blatt einzeln und jedes Blatt einzeln abzeichnen. Fangen wir so an. Ihr ehemaliger Kommilitone Kosei hat sich an Sie mit der Bitte gewandt, Boris Kartaschow eine Konsultation zu gewähren. Stimmt das soweit? Ach, Kosei, ich habe in den letzten Tagen oft an ihn gedacht. Was ist denn mit ihm? Wissen Sie nicht, dass er tot ist? Tot? Ein tragischer Verkehrsunfall. Dringend telefonieren und bei uns hängt Karatkow an der Strippe. Könnt Kollege Larzew, na klar. Danke. Ist irgendwas? Nein. Du siehst so blass aus. Grippe. Meine Tochter, das Übliche. Nadja, wo warst du denn? Du hast heute 5 Stunden. Ach so. Dann ist ja gut. Hast du was gegessen? Was, welche Julia? Wie hast du sie kennengelernt? Und wie heißt sie mit Nachnamen? Ja, dann wenigstens die Adresse und die Wohnungsnummer. Auch nicht. Gut, dann machen wir es so. Du isst jetzt was und in einer halben Stunde rufe ich dich wieder an und wir besprechen die Sache nochmal. In Ordnung? Okay, bis gleich. Du bist ja ein richtiger Cerberus, Valotja. Warum darf deine Tochter nicht zu ihrer Freundin gehen, um ein bisschen mit ihr zu spielen? Weil ich immer genau wissen muss, wohin sie geht und wann sie zurückkommt. Um 5 Uhr ist es draußen schon dunkel. Wenn du eines Tages eine 11-jährige Tochter haben wirst, dann... Wirst du mich verstehen? Darf ich dein Telefon später nochmal benutzen? Aber sicher. Danke. Ich muss ohnehin gleich zur Hochschule. Jetzt alle Aussagen beisammen. Die Aussagen des Fahrers, die Aussagen der Zeugen A, B, C und D. Nun müssen wir nur noch wissen, wo das Problem liegt. Bitte, Juri. Die Aussagen weichen voneinander ab. Während Zeuge B sagt, das Auto habe sich mit hohem Tempo der Kreuzung genähert, sagt Zeuge D, der Fußgänger hätte es ohne Problem zur anderen Seite schaffen können. Sehr gut. Aber warum widersprechen die Zeugen einander? Ihre Erinnerung trügt sie. Sie können sich nicht gut genug erinnern. Obwohl die Sache erst 2 Wochen zurückliegt? Sonst keine Idee? Ah, hier. Wie war noch Ihr Name? Oleg Mescherinov. Bitte, Oleg. Vermutlich sind die Zeugen bestochen und sagen das, was man ihnen eingebläut hat. Aha, nicht schlecht. Aber warum sind die Zeugen bestochen worden? Vielleicht soll die Miliz verwirrt werden. Der Fahrer des Wagens ist vielleicht jemand in dem Weg und man will ihn daran hindern, die Stadt zu verlassen. Also wird die Ermittlung künstlich in die Länge gezogen. Denn solange sie läuft, darf der Fahrer nicht ohne behördliche Genehmigung seinen Aufenthaltsort verlassen. Ausgezeichnet, Oleg. Sie können sich wieder setzen. Der Unterricht ist zu Ende. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Prüfung. Oleg? Oleg? Könnte ich Sie kurz sprechen? Ja, bitte. Wissen Sie schon, wo Sie Ihr Praktikum machen werden? Ja, im nördlichen Bezirk, in Timelias West. Warum fragen Sie? Würden Sie Ihr Praktikum vielleicht auch bei der Moskauer Kripo machen? In der Abteilung zur Bekämpfung schwerer Gewaltverbrechen? Wenn das möglich wäre. Aber man hat uns bereits zugeteilt. Dieses Problem kann ich lösen. Ich brauche nur Ihr Einverständnis. Ich glaube, ja, einverstanden. Das ist ja eine Begeisterung. Na gut, dann sehen wir uns schon bald wieder. gesagt, dass ich an der Hochschule bin. Euer Knüppelchen. Gordejew. Das ist also Kirill? Ja. Was für ein riesiger Kerl. Der frisst dir wahrscheinlich die Haare vom Kopf. So ist es. Die richtige Nahrung für so ein Tier kostet enorm viel Geld. Kirill, hier, hier. Komm. Such das Bällchen. Such! Vielleicht sollten wir ihm ein Hemd von Vika vor die Nase halten und er bringt uns den Mörder. Schlechter als wir wird er auch nicht arbeiten. Was sagt der Psychiater? Larzew schlammt. Das hat er gesagt? Natürlich nicht. Aber die Diagnose, Vika wäre wahnsinnig, will er nie gestellt haben. Weil er als anständiger Doktor mit Ferndiagnosen nichts zu schaffen hat. Das habe ich mir schon gedacht. Was ist mit dem Holländer? Der Holländer? Fast vergessen. Es stimmt zwar, dass er Vika noch am 22. Oktober gesehen hat. Er blieb in dieser Nacht aber nicht mit ihr zusammen, denn er kam allein ins Hotel und rief um 22.30 Uhr in Paris an. Also ebenfalls eine falsche Spur. Sieht so aus. Der Psychiater hat mich übrigens mit einer Neuigkeit überrascht. Kosai ist tot. Kosai? Der Journalist, der Kartaschow dem Psychiater empfohlen hat? Überfahren. Wann? Am 25. Oktober. Eine stille Gasse, späte Nacht. Kosai kam aus der Redaktion von Haus und Herd, einem Blatt für Rentner und Hausfrauen, bei dem er Chefredakteur war. Lief über die Straße, ein Auto, vermutlich ein Sportwagen, raste auf ihn zu und schon war es vorbei mit seinem kleinen Leben. Fahrerflucht. Bremsspuren konnten keine festgestellt werden, aber das ist bei diesem Wetter sowieso unmöglich. Das Wasser steht knöcheltief. Ja, Kirill, sehr gut, sehr gut. Und die Zeugen des Unfalls widersprechen einander. Woher weißt du das? Sagen wir Erfahrung. War Kosai verheiratet? Ich glaube schon. Dann statten wir der Witwe morgen Nachmittag einen Besuch. Kommt, Kirill. Wir gehen. Zwischen dem 10. und dem 12. Oktober hat sich ein gewisser Boris Kartaschow an Ihren Mann gewandt und darum gebeten, ihm einen Psychiater zu vermitteln. Wissen Sie etwas darüber? Was hat das mit Valentins Verkehrsunfall zu tun? Nichts. Wir untersuchen nicht den Verkehrsunfall. Das habe ich mir schon gedacht. Das wird gar nicht untersucht. Irgendein sang- und klangloser Korsai, der niemanden etwas angeht. Wäre er Minister oder Abgeordneter gewesen, wäre es was anderes. Sie irren sich. Mit dem Unfall befasst sich die Dienststelle im südwestlichen Bezirk. Wir versuchen, ein ganz anderes Verbrechen aufzuklären. Aber was hat Valentin damit zu tun? Er hat nie einer Fliege etwas zuleide getan. Beruhigen Sie sich. Niemand wirft ihm etwas vor. Hat er Ihnen von Kartaschow erzählt? Ja. Er hat oft über die Geschichte geredet. Sie muss großen Eindruck auf ihn gemacht haben. Eine Freundin von diesem Kartaschow litt unter einer fixen Idee. Sie glaubte, jemand wollte sie übers Radio verhexen. Irgendwer hätte ihr einen Traum gestohlen. Und? Was geschah weiter? Mein Mann hat sich sofort mit seinem Studienfreund Maslenikow in Verbindung gesetzt. Er arbeitet als Psychiater. Wann war das? Warten Sie, ich habe hier sein Notizbuch. Am Freitag, den 15. Oktober, hat immer alles aufgeschrieben. Er hatte Angst, etwas zu vergessen. Dürfen wir das Buch für kurze Zeit mitnehmen? Bitte. Hatte Ihr Mann viele Freunde? Müssen Sie mich denn auch noch mit solchen Fragen quälen? Welche Bedeutung hat das noch? Ich will nur wissen, ob er irgendjemandem von Kartaschow und seiner Freundin erzählt hat. Aber jedem. Jedem. Er hat praktisch jedem davon erzählt. Sogar seiner Mutter. Er hat sie angerufen, sich kurz nach ihrem Befinden erkundigt und sprudelte dann schon los. Mama, du kannst dir gar nicht vorstellen, was für Krankheiten es auf der Welt gibt. Mich hat heute ein Bekannter angerufen und so weiter und so weiter. Valentin war so ein gefühlvoller Mensch. So leicht zu begeistern. Guten Tag, Majorin Kamenskaja. Oleg, da sind Sie ja. Ich habe eine Menge Arbeit für Sie. Der freie Tisch gehört Ihnen. Er wird im Lauf des nächsten Monats Ihr Arbeitsplatz sein. Darf ich Sie bei Ihren Ermittlungen begleiten? Erstmal geht's ins Archiv. Ins Archiv? Aber was kann ich im Archiv schon lernen? Ich möchte praktische Arbeit tun. Das ist praktische Arbeit. Sie werden lernen, Strafsachen zu lesen. Wenn Sie glauben, dass das so einfach ist, dann irren Sie sich gewaltig. Um was geht es denn? Um den Fall Jeremina. Die Mutter der Ermordeten, Tamara Jeremina, saß vor langer Zeit in Haft. Sie hat einen Mann erstochen. Lassen Sie sich die Akte raussuchen, studieren Sie sie so aufmerksam wie möglich und machen Sie sich Notizen. Schreiben Sie sich alle Namen auf, verstanden? Moment, das Aktenzeichen. Hier. Grüßen Sie den Archivar von mir. Mach ich. Und wann ist Dienstschluss? Um 6. Keine Minute früher. Ich sehe, das junge Talent ist bei dir in den besten Händen. Wir hatten alle mal Flausen im Kopf. Ja, meine sind mir gründlich ausgetrieben worden. Wie steht's im Fall Jeremina? Schlecht, Viktor Alexejitsch. Keine heiße Spur. Und dieser Künstler, Kartaschow, verdächtigst du den ernsthaft? Muss ich wohl. Die Untersuchung der Anrufbeantworterkassette hat zwar weiter nichts erbracht, als dass ein Spruch gelöscht wurde. Trotzdem, ich nehme Kartaschow das Schauermärchen von dem gestohlenen Traum nicht ab. Der Psychiater bestreitet übrigens, dass er das Mädchen für wahnsinnig erklärt hätte. Und das Motiv? Was ist nach deiner Meinung das Motiv, wenn Kartaschow in die Sache verwickelt ist? Genau das möchte ich herausfinden. So. Mir scheint, du kommst im Grunde überhaupt nicht voran. Du überprüfst wahllos dies und das und hast keinen blassen Schimmer. Entschuldige, ich bin mit den Nerven runter. Wegen dieser Sache? Natürlich. Ich erzähl's dir ein anderes Mal. Noch was. Im Frühjahr war eine Delegation der italienischen Kripo bei uns. Im Dezember ist ein Gegenbesuch von unserer Seite vorgesehen. Du wirst auch zu dieser Delegation gehören. Ich? Ja. Ausgerechnet jetzt? Ja. Warum denn das? Und der Fall Jeremina? Was soll damit sein? Wenn du den Fall nicht aufgeklärt hast, solange die Spuren noch heiß sind, spielt dein verlängertes Wochenende auch keine Rolle mehr. Du fliegst nach Rom und damit basta. Am 12. Dezember. Am 12. Dezember schon? Mhm. Ich glaube, fast zu der Zeit ist auch meine Mutter in Italien. Ich denke, deine Mutter ist Linguistin in Schweden? Schon. Aber wenn ich mich nicht sehr vertue, reist sie Mitte Dezember zu einem Kolloquium nach Rom. Das wäre natürlich toll. Ich habe sie schon ewig nicht mehr gesehen. Na, siehst du, dann wird sogar ein Familientreffen. Da bist du ja. Trinkst du schon nachmittags Wodka? Lassen Sie das meine Sorge sein, Arsène. Ich fürchte, wir müssen mit unserem Mann bei der Kripo noch ein bisschen arbeiten. Ja, gern. Hat die erste Lektion nicht gefruchtet? Doch, das hat sie. Aber wir müssen auf Nummer sicher gehen. Es scheint, dass man ihn im Verdacht hat und bald unter Druck setzen wird. Dem müssen wir zuvorkommen und ihn daran erinnern, wer und was er ist auf dieser sündigen Erde. Das werden wir. Und das Mädchen, diese Kamenskaya? Die hat die Hoffnung, sie könnte was herausfinden, wohl schon aufgegeben. Jedenfalls fliegt sie übermorgen nach Rom. Sollen wir die nicht auch vorsichtshalber ein wenig unter Druck setzen? Keine Aktionen ohne meinen ausdrücklichen Befehl, Onkel Kolja. Bitte. Ich denke, Sie wollen auf Nummer sicher gehen. Eben. Wenn sie uns gefährlich wird, können wir uns immer noch bei ihr melden. Bist du ja. Grüß dich, Mama. Lass dich umarmen. Das ist meine Tochter Anastasia. Und das ist mein Kollege Professor Kühn. Hallo, ich bin Dirk. Freut mich. Kinder, ist das schön. Hast du auch ein bisschen Zeit mitgebracht? Morgen gehen wir 3 in die Oper. Ich habe schon Karten besorgt. Und heute Nachmittag schlendern wir über die Buchmesse. Die Buchmesse? Da wir schon mal an den Kolonnaden sind, hätte ich gern die Sixtinische Kapelle auch mal gesehen. Aber Kind, die kannst du doch immer noch anschauen. Die Buchmesse geht morgen zu Ende und ich brauche noch ein paar Bücher für Freunde. Lasst uns zusammenfahren. Es wird dich auch interessieren. Ein Haben Sie schon was entdeckt, Anastasia? Ach, nichts. Aber Sie lesen doch auch Französisch, hat mir Ihre Mutter gesagt. Nein. Ist was für Sie dabei? Das gibt's doch nicht. Ach, das ist vermutlich nur ein billiger Krimi. Es ist der Umschlag. Das... Ganz schöner Reißer. Solche Bücher werden immer furchtbar spektakulär aufgemacht. Vielleicht ein Mord unter Komponisten. 5 blutige Notenlinien, 1 grüner Violinschlüssel. Das ist ja ganz schön. Ist Ihnen nicht gut? Es geht schon wieder. Die Luft hier im Saal, wissen Sie, ist... Oh, liebes bisschen, was habt ihr denn da herausgezogen? Die Todessonate von Jean-Paul Brissac. Hieß du solchen Schund? Kennst du den Autor? Es heißt, er sei ein russischer Immigrant, der in Paris lebt. Ein Pseudonym natürlich. Er bedient die Mode, und zwar schamlos. Brissac hat eine ganze Serie Thriller geschrieben, die in Russland spielen. Die Bücher werden mit Begeisterung von russischen Immigranten gelesen. Kolossale Auflagen hat der Mann. Und alle halbe Jahre erscheint ein neues. Hast du die Todessonate gelesen? Ich bin schließlich keine Immigrantin. Und ich mag auch keine Thriller. Ich verstehe gar nicht, wie du an so etwas Geschmack finden kannst. Woher willst du wissen, dass er so schlecht ist, wenn du ihn gar nicht gelesen hast? Ich bitte dich, schau dir nur den Umschlag an. Da tropft ja förmlich das Blut herunter. Darf ich Ihnen das Buch kaufen? Oh, das wäre sehr nett. Ich habe nicht genug Devisen bei mir. Na, schau mal an, der Charmeur. Du willst mir am Ende doch nicht meine eigene Tochter ausspannen. Nein, nein. Aber wenn die Tochter zufrieden ist, kann es doch auch die Mutter sein. Oh, die Kurve hast du gerade noch genommen. Vielen Dank. Dass die kleine Vika dieses französische Buch gelesen oder wenigstens gesehen hat? Nein, das will ich ganz bestimmt nicht behaupten, André. Aber was dann? Sie hat den Auszug aus der Todessonate gehört, der am 23. September im Radio lief. Am 23. September? Aber Boris Kartaschow hat sie doch schon vorher von dem Traum erzählt. Richtig. Und wenn wir nicht an Hellseherei und übersinnliche Kräfte glauben, bleibt uns nur eine Schlussfolgerung. Vika Jeremina und Jean-Paul Brissac wissen beide von einem Ereignis, bei dem dieses Bild irgendeine Rolle spielte. Und eine andere Erklärung kann es nicht geben? Doch, Oleg, wahrscheinlich schon. Aber bis jetzt fällt mir nichts anderes ein. Da Vika uns nicht sagen kann, was der Traum bedeutet, müssen wir uns also an Monsieur Brissac wenden. Ja gut, dann werde ich mich nochmal mit dem Büro für Visa- und Aufenthaltsangelegenheiten in Verbindung setzen. Hoffentlich ist Brissac kein Pseudonym, sonst wird es schwer. Wir müssen auch in der Verlagsszene recherchieren, ausgehend von Valentin Corsaris Kontakten. Außerdem will ich mehr über Vikas Kindheit wissen. Oleg, was sagen uns die Akten über die Mutter? Sie war eine alte Schlampe. Geht's auch etwas professioneller? Na gut, sie war alkoholabhängig. Schon besser. Häufig brachte sie Männer mit nach Hause. Wo war die Tochter währenddessen? Es heißt, sie spielte dann in der Küche. Eines Tages brachte die Alte einen dieser Männer um, erstach ihn mit einem Küchenmesser direkt in ihrem Bett und schlief anschließend in aller Ruhe ihren Rausch aus. Wie hieß der Mann? Lutschnikow und Zeitarbeiter. Womit hat sie ihr Geld verdient? Sie hatte eine Hauswartsstelle. Wer führte die Ermittlungen? Die... Der Untersuchungsführer. Wer war der Untersuchungsführer? Oh, das habe ich mir nicht notiert. Nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich das sage, aber Sie sind ein alter Schlamper. Tut mir leid. Schwamm drüber. Gehen Sie gleich heute Nachmittag noch einmal ins Archiv und schreiben Sie mir raus, wer den Fall untersucht hat. Ich brauche den Namen. Noch heute. Na gut. Dürfte ich vielleicht Ihr Telefon benutzen? Meine Eltern sind vermutlich schon von der Datsche nach Hause gekommen und fragen sich, wo ich stecke. Das Telefon steht in der Küche. Danke. Thank you. Ich kann es nicht glauben. Warum haben Sie mir nicht gleich etwas von Brisac gesagt? Ich habe doch nicht gedacht, dass... Es war nicht vorauszusehen, dass es so weit kommt. Sie haben nicht gedacht. Dafür hat sie gedacht. Dieses Weib ist gefährlich. Hätten Sie mir gleich etwas gesagt, hätte ich verhindern können, dass die Kamenskaya ins Ausland fährt, wo sie früher oder später über dieses Buch stolpern muss. Aber Sie haben mir doch versichert, dass unser Mann ständig in Ihrer Nähe ist. Warum hat er denn nicht aufgepasst? Schieben Sie die Schuld nicht auf andere. Ich hätte mich nicht an Sie wenden dürfen, Arsene. Ich hätte mir Leute suchen müssen, die mit den Untersuchungsführern zusammenarbeiten. Ich zahle Ihnen so viel Geld und Ihre Leute schlafen. Wenn es Ihnen zu teuer wird, sagen Sie es gleich, Gradov. Wir haben genügend Auftraggeber. Entscheiden Sie sich. Guter Gott, als hätte ich eine Wahl. Meine Leute tun, was sie können. Aber schließlich kann man dieser Frau nicht das Denken verbieten. Aber wir könnten ihr das Denkorgan zertrümmern. Das sind deine Methoden, Onkel Kolja. Aber solange ich ihr den Ton angebe, wirst du dich schon an meine gewöhnen müssen. Du wirst genau tun, was ich dir sage. Und was? Guten Tag. Zu wem möchten Sie? Zu Smeljakow, dem ehemaligen Untersuchungsführer. Grigori Fjodorowitsch Smeljakow. Der bin ich. Darf ich eintreten? Wie ist Ihr Name? Kamenskaya. Anastasia Pavlovna. Ist ja eiskalt draußen. Ein Tee vielleicht zum Aufwärmen? Danke, nein. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Was kann ich für Sie tun? Grigori Fjodorowitsch, könnten wir uns über die Ereignisse des Jahres 1970 unterhalten? Aha. Man hat meine Erzählung doch veröffentlicht. Und ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Die Hoffnung? Was? Das Manuskript. Ich habe es doch schon vor über einem Jahr in der Zeitung angeboten und nie wieder was gehört, aber offenbar haben Sie die Erzählung gelesen und sie hat Ihr Interesse geweckt. Sonst wären Sie doch nicht hier. Was ist denn mit Ihnen? Sind Sie krank? Ich bin immer so, achten Sie nicht darauf. Nicht vielleicht doch einen Tee? Könnte ich einen Kaffee haben? Einen Kaffee, bitte? Einen Kaffee? Aber ja, der ist schon fertig. Setzen Sie sich doch. Danke. Die Ereignisse des Jahres 1970 also. Wissen Sie, ich war 40 Jahre lang Untersuchungsführer und ich habe manchmal Entscheidungen treffen müssen, die ich später bedauert habe. Ich hatte die Sache fast schon vergessen, aber dann erinnerte ich mich und jetzt im Ruhestand. Man kommt ins Grübeln, ob man alles richtig gemacht hat, wissen Sie? Sicher, mir waren die Hände gebunden. Die Partei. Ach, Sie sind zu jung, Sie können nicht wissen, wie es 1970 war. Wir sprechen über den Fall Tamara Jeremina? Ja, aber natürlich. Deshalb sind Sie doch hier. Sie haben meine Erzählung gelesen, oder nicht? Die Partei, sagten Sie. Was hat die Ihnen... Der Parteisekretär aus dem Stadtkomitee, sein Name tut ja nichts zur Sache, rief mich zu sich. Sie bearbeiten doch den Fall Jeremina, sagte er zu mir. Wie Sie wissen, sind zwei Kinder hochverdienter Genossen Zeugen dieses schrecklichen Geschehens geworden. Und so weiter, bla bla bla. Ich sollte diese beiden Zeugen aus den Akten tilgen. Und das haben Sie getan? Hatte ich denn eine Wahl? Hätte ich abgelehnt, hätten Sie sich bestimmt daran erinnert, dass meine Eltern umgesiedelte Krim-Tataren sind. Sie haben eine Strafsache gefälscht. Ich habe niemandem einen Schaden zugefügt. Die Jeremina war eine Mörderin, sie hat es auch gar nicht bestritten. Der Parteisekretär wünschte nur, dass die Namen der beiden Studenten, die sich zur Tatzeit in der Wohnung befanden, gestrichen werden. Das sind keine schlechten Kerle, sagte er, sie haben eben Pech. haben sich mit einer versoffenen Nutte eingelassen. Wenn's rauskommt, werden sie aus dem Komsomol ausgeschlossen und vorbei ist es mit der Karriere. Warum hätte ich diesen jungen Männern das Leben ruinieren sollen? Wie hießen die jungen Männer? Ungern. Wir sind unter uns. Nikiforczuk und Gradov. Nikiforczuk kam vor vielen Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Aber von Sergei Alexandrowitsch Gradov werden Sie vielleicht... Der Duma-Abgeordnete, der demnächst zur Wiederwahl steht? So ist es. Dieser Gradov. Ich hätte die Geschichte vielleicht vergessen, aber als ich Gradovs Gesicht immer öfter im Fernsehen sah, erinnerte ich mich wieder. Und die Sache begann mich schrecklich zu plagen. Erst nachdem ich die Erzählung geschrieben hatte, fiel alles von mir ab. Wo hat man sie überhaupt veröffentlicht? Ich fürchte, Grigori Fjodorowitsch, nirgendwo. Dann haben Sie das Manuskript also in der Redaktion gelesen? Nein, ich habe das Manuskript nicht gelesen. Aber woher wissen Sie denn Bescheid? Bevor ich antworte, möchte ich Ihnen gern etwas vorlesen. Bitte? Und schreiend, von tiefem Entsetzen erfasst, streifte sie die Rechte an der Wand ab. An die Wand geschrieben, das Menetekel, fünf blutige Streifen, wie Notenlinien. Ja, aber, was ist das? Das ist doch aus meiner Erzählung. Aber anders geschrieben. Nicht mein Stil, überhaupt nicht mein Stil. Ich schreibe doch nicht so reißerisch. Und doch ist es... Ich habe das aus dem Französischen übersetzt. Der Autor heißt Jean-Paul Brissac. Todessonate, ein Bestseller in halb Europa. Wo haben Sie das Manuskript hingebracht? In die Redaktion der Zeitschrift Kosmos. Wem genau haben Sie es gegeben? Ach, das ist schon lange her. Warten Sie. Der Redakteur machte eigentlich einen ganz netten Eindruck. Er sagte, er kümmere sich bei Kosmos nur um die Medizinseite. Die Verantwortliche für die Literatur sei gerade nicht da, aber er gebe mein Manuskript weiter. Pustekuchen. Hier steht es. Moment. Valentin Kosari. Kosari ist der... Was ist denn? Ich glaube wirklich, Sie haben ein Kreislaufproblem. Ich muss irgendwo Nitroglycerin Nein, haben. Nein, nicht nötig. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich will diesem Kosari nichts unterstellen, aber irgendwer bei Kosmos hat meine Erzählung diesem Franzosen geschickt oder vielleicht sogar teuer verkauft. Ich sollte dagegen klagen. Tun Sie das nicht. Oder noch nicht. Warten Sie noch ein paar Wochen damit. Ich sage Ihnen Bescheid. Ja, wie Sie meinen. Haben Sie keine Angst, allein in diesem Haus zu leben? Nein. Ich habe die Hunde und eine Waffe. Außerdem sind die Nachbarn nicht weit. Sie wissen über diesen Fall viel zu viel. Sie wissen zu viel über diesen Gradov. Sie sollten sich in Acht nehmen. Seltsam, dasselbe wollte ich Ihnen sagen, junge Frau. Sie wissen ebenfalls zu viel. Immerhin kennen Sie nun die Klarnamen aus meiner Erzählung. Aber sagen Sie mir doch, für wen arbeiten Sie? Majorin Kamenskaja von der Kripo. Ich ermittle im Fall Vika Jeremina. Tamaras Tochter ist im Oktober ermordet worden. Erst gefoltert, dann erwürgt. Hat dich jemand gesehen? Nein. Der Teufel soll dieses Weibsbild holen. Wie ist sie auf Smeljakow gekommen? Sie wollte unbedingt wissen, wer in dem Fall damals die Untersuchung geführt hat. Ich hätte ihr einen falschen Namen nennen können, aber... Das war richtig, Junge. Aber nun sitzt unser Freund Gradov in der Patsche. Selbst schuld. Er hätte mir gleich sagen müssen, dass er ein Büro in Paris hat. Er dachte wohl, wenn das Manuskript außer Landes ist, wäre der Fall erledigt. Ein Schafskopf. Und nun... Selbst wenn wir der Kamenskaja den Hahn abdrehen, würde das nichts mehr nützen. Denn wenn sie Smeljakow das Buch von Brissac gezeigt hat, könnte er selbst nach demjenigen suchen, der ihm das Manuskript gestohlen hat. Und wenn ihr Smeljakow auch gleich beseitigt? Oleg, bist du verrückt geworden? Du redest wie Onkel Kolja. Danach hätten wir doch die gesamte Kripo am Hals. Nein, es gibt nur einen Weg. Wir müssen Larzew ordentlich Zunder machen. Hast du was über sein Kind herausfinden können? Er hütet es wie seinen Augapfel. Es ist kaum einen Moment unbeobachtet. Das habe ich befürchtet. Oberstes Gebot ist, dass wir nicht das geringste Aufsehen erregen, wenn wir das Kind schnappen. Ich habe ihn ein paar Mal mit dir telefonieren gehört. Er gibt seiner Nadja interessante Ratschläge. Wenn du dich auf der Straße unwohl fühlst, wenn du Angst hast, dann such dir immer jemanden mit einem Hund. Jemand, der seinen Hund ausführt, wohnt mit Sicherheit in der Nähe. Sag ihm, dass du Angst hast und frag ihn, ob er dich nicht zum Haus begleiten kann. Ein rührender Mensch. Und genau so kriegen wir sie. Wie meinst du das? So kriegen wir die Kleine. Wir müssen ihr Angst einjagen, sie völlig einschüchtern. Dann kommt zufällig Mama mit Cäsar vorbei. Eine Frau flößt Vertrauen ein. Das Mädchen wird sich an den Rat des Vaters erinnern, sieht die Frau und den Hund, wird sich an sie wenden. Mama bringt sie zum Hauseingang und dort, unbemerkt von Passanten... Sehr ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet, Oleg, mein Junge. Ich habe es doch gewusst, dass du Talent hast. Das hat die Kamenskaja ja auch gesagt. Am Anfang...